Euro als Geschenk. Damit bin ich beim dritten großen Missverständnis, das es insbesondere in den Ländern mit traditionell höherer Inflation gab, nämlich dem Irrtum, die im Vergleich zu Vor-Euro-Zeiten wesentlich niedrigeren Zinsen seien quasi ein Geschenk, ein unvermuteter Vermögenszufluss, den man nun anderweitig ausgeben könne. Wer in Spanien, Italien oder Griechenland nicht auf die Schulden, sondern auf die Zinsbelastung schaute, konnte ja wegen der durch die Währungsunion stark gesunkenen Zinsen bei gleicher Zinsbelastung seine Schulden praktisch verdoppeln. Darüber geriet leicht aus dem Blickfeld, dass eine niedrigere Inflation ja auch bedeutet, dass der reale Wert von Schulden langsamer sinkt. In einem inflationierenden Umfeld erledigten sich Schulden quasi durch Abwarten, wenn man nicht ständig neue Schulden machte. Aber auch die mussten nicht problematisch sein, wenn die Einkommen inflationsbedingt ausreichend stark stiegen. Offenbar übersahen auch viele, dass es bei stabilen Preisen schwerer wird, steigende Kosten an die Kunden zu überwälzen. Man nutzte die hohe Preisstabilität der neuen Währung als Stimulanz für die eigene Nachfrage, sah aber nicht den dort sich aufbauenden Zwang für das eigene Kostenmanagement. Vor allem aber sah man nicht, dass die Transparenz und das feste Gerüst einer preisstabilen einheitlichen Währung den Wettbewerbsdruck erhöhten und die Folgen falscher unternehmerischer und wirtschaftspolitischer Entscheidungen verschärften. Bei Inflation können falsche Preis- und Kostenentwicklungen flexibel und auffällig durch schieren Zeitablauf abgemildert oder korrigiert werden. Auch das fiel mit dem Euro weitgehend fort. Diese Missverständnisse bereiteten den Boden für die weiter unten beschriebenen Fehlentwicklungen. Sie erleichterten aber auch die schweren Vertragsbrüche, die wesentliche Bestimmungen des Maastricht-Vertrages praktisch suspendierten bzw. neu interpretierten.